Nuklear Folge 90 vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich berichte von meinem Urlaub in Chemnitz. Ich will feiern. Also wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Und ihr erfahrt heute alles, wirklich alles, was man über Corona wissen muss. Stand Juli 2022. Bis gleich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der eigentlich Florian Silbereisen und Dieter Bohlen in einem ist, aber RTL wollte ihn nicht, deswegen haben wir ihn hier. Hallo Kuschi, hallo René. Ja, danke Stefan. Ja, herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten heute zur 90. Wow. Ausgabe von Irgendwas ist doch immer, dem Podcast aus Berlin. Und heute haben wir den 13. Juli 2022, ein denkwürdiger Tag. Und warum? Das sagt uns unser Zeitgeber und Datumsexperte. Hallo Marc. Hallo Kuschi, hallo Hannes, hallo René und Stefan. An der Stelle grüßen wir ganz lieb unseren befreundeten Podcast Zu breit für Sessel. Herzlich willkommen da draußen zum meisten Berlin-Podcast. Auch genannt der Podcast, der Berlin-Podcast für Fortgeschrittene, yeah, weil wir hier schon etwas älter sind. Danke René für diese Einführung. Ansonsten mag ich es ja nicht so, wenn man hier so Sachen einführt. Man weiß immer nie, wo das ganze Zeug vorher war. Aber ich sag mal so, der Worte sind genug gewechselt. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen arbeiteten? Ja. Ja, vielleicht können wir erstmal was zum Setting sagen, weil einige unter euch werden bestimmt sagen, ist ja heute so ruhig bei euch. Deswegen an der Stelle, Ruhe können wir nicht vertragen, Mann, fetten Applaus. Oh, ich habe ihn so vermisst. Ja. Ich habe ihn wirklich so vermisst. Endlich wieder im Studio, endlich wieder mit virtuellen Studiogästen und mit null draußen. Schade eigentlich. Traurig, Stefan? Ja. Warum ist es denn so? Ja, irgendwas ist da immer, ne? Wie soll man sagen? Das stimmt, ne? Aber es gibt natürlich einen Grund. Aha. Wir wären gerne draußen gewesen, aber René wollte nicht. Konnte, durfte, müsste nicht. Wie sagt man's? Red nicht drum rum. Sag, was los ist. Corona! Ich habe mich belesen und ich bin freiwillig in innerhäusliche Quarantäne gegangen. Ich habe die Vorsommerwelle mitgenommen. Dadurch jetzt einen entspannten Sommer und einen entspannten Herbst. Das denkst du. Ja. Na, vielleicht. Ich hoffe es mal. Ja. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank von Stefans und meiner Seite, dass du so Rücksicht auf unsere Gesundheit nimmst, ja, und uns nicht absolut einer möglichen Corona-Gefahr aussetzt. Das ist ganz toll. Auch im Namen unserer Hörer. Genau. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ihr seid mir super wichtig. Und ich habe natürlich dieses Erlebnis auch dafür genutzt, um intensive Recherche zum Thema Corona zu betreiben. Bin quasi in den Selbsttest gegangen, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Was habt ihr denn in diesen wunderschönen zwei Wochen gemacht? Da gebe ich mal an Marc das Wort. Ah, das klingt so, Stefan, als ob du überhaupt nichts erlebt hättest in den vergangenen zwei Wochen, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das Beste zum Schluss. Allerdings deswegen fängst du an. Ja, das zum einen. Und zum anderen hast du ja nicht so den direkten Berlin-Bezug, aber wir wollen mal hier an der Stelle nicht vorgreifen. Also die Folge 90, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen, lautet Berlin macht Party. Und da fangen wir natürlich an beim Rocktreff, was stattgefunden hat. An dieser Stelle müssen wir Abbitte leisten, weil wir haben natürlich auch so ein bisschen Auftrag selbst auferlegt. Wir sollten euch eigentlich sagen, bevor solche Sachen stattfinden und nicht danach berichten, wie geil es dort gewesen ist und schade, dass ihr nicht da wart. Wenn wir euch vorher nicht Bescheid sagen, könnt ihr natürlich nicht dahin kommen und mit uns feiern. Also das Rocktreff hat zum, ich weiß nicht, 14., 15. Mal stattgefunden im Volkspark Mariendorf. Das ist eine Bühne für aufstrebende Nachwuchskünstler im Rock- und Indie-Rock-Bereich. Das findet, wie gesagt, seit Jahren statt. Das ist mal Freitag, Samstag, Sonntag. Am Freitag, ach, naja, ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen. Jedenfalls ist das auch eine familienfreundliche Veranstaltung, sprich in den früheren Stunden, ich glaube ab 14 Uhr öffnen die immer am Samstag. Es ist dann sehr kinderlastig mit sehr vielen Ständen, da können die Kleinen ordentlich bespaßt werden. Und ab 16 Uhr, glaube ich, kommen dann die ersten Musiker und dann wird bis 22, 23 Uhr abends richtig gerockt. Wie gesagt, das sind Nachwuchskünstler, die über diese Plattform das erste Mal die Gelegenheit haben, vor mehreren hundert oder tausend Leuten zu spielen, je nachdem wie voll das Rocktreff ist. Am Samstag ist immer sehr voll und gerade dieses Jahr hat ein Freund von mir, den ich dort getroffen habe, hat gesagt, also so voll wie diesmal war es schon lange nicht mehr. Kann man verstehen. Bestes Wetter und natürlich sind die Leute alle hungrig, ob der hoffentlich überstandenen Corona-Pandemie. Also Rocktreff hat stattgefunden. So voll, wie ich diesmal war, war ich schon lange nicht mehr, hat er gesagt. Nun gut, ein bisschen Alkohol war auch im Spiel, aber da wollen wir nicht so sehr in die Details gehen. Ein bisschen. Des Weiteren darf ich davon berichten, dass ich ein Team-Event mit der Firma hatte, wo ich arbeite. Und zwar haben wir ein Hauptstadtfloß gemietet. Das ist eine wundervolle Geschichte. Ihr kennt vielleicht so diese kleinen Partyboote, die man selbst mieten kann, diese floßartigen Dinger. Da brauchst du auch keinen Bootsführerschein für sonst irgendwas. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben etwas Größeres, inklusive Catering und Captain, wenn man so will. Und das lief von 9 bis 18 Uhr. Wir sind gestartet am Pirates, dem ehemaligen Speicher, also an der Eastside Gallery und weit der Oberbaumbrücke. S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Jetzt solltet ihr wissen, wo es ist. Sind wir dort aufs Boot gestiegen und von dort aus dann runtergeschippert zum kleinen Wannsee, also ganz nach Südosten raus zum Stadtrand, dann dort geankert, hatten die Möglichkeit, in das Nass zu springen, ein paar Bahnen zu drehen. Ich glaube, als Berliner Wässerkundler, du meinst den kleinen Müggelsee, oder? Südosten. Absolut. Ja. Weil der Wannsee ist nämlich meines Erachtens nicht an die Spree angebunden, sondern die Dahme. Genau. Also aber nee, dann haben wir es richtig gestellt. Also kleiner Müggelsee. Ja, absolut richtig gestellt. Ich habe es einfach im Kopf nur verwechselt. Ist ja nicht so schlimm. Ja, Wessi. Also ich meinte den Müggelsee. Ich sagte A, meinte B, schrieb C und D war richtig. Ihr könnt mir folgen. Absolut. Okay, war auf jeden Fall eine tolle Sause. Dort gab es ein Frühstück, es gab sogar noch ein Mittagessen und einen Kuchen gab es und Getränke wurden gereicht und wir wurden hin und her geschippert und es war wirklich eine tagfüllende Veranstaltung, die ging von 9 bis 18 Uhr, war äußerst kurzweilig und ja, Hauptstadtfloß, an dieser Stelle meine Empfehlung. Eine Frage, Marc? Ja, bitte. Bist du denn dann auch durchs Regierungsviertel gefahren? Bitte wo? Durchs Regierungsviertel? Nein. Okay, dann kommt das Regierungsviertel erst hinter der Oberbaumbrücke? Na, aber locker. Kreuzberg? Ja, absolut, richtig. Ist ja im Zentrum, in Mitte. Ja. Trotzdem eine geile Strecke, auch ohne Regierungsviertel. Ja. Ich habe auch eine Frage, Marc. Absolut. Und zwar, du hast gesagt Team-Event, das heißt, das war eine teambildende Maßnahme, um zum Beispiel nach Corona wieder so ein bisschen das Team zusammenzuführen oder gab es da einen anderen Anlass? Na, sagen wir es mal so. Man stelle sich eine Weihnachtsfeier vor, nur eben im Sommer. Ach so, okay. Solche Sachen konnten ja in letzter Zeit nicht stattfinden und jetzt endlich sind die Corona-Zahlen, ja okay, sind nicht wirklich unten, aber jetzt darf man wieder so ein paar Sachen und dann haben wir gesagt, aber wisst ihr was, wir haben jetzt Bock irgendwas zu machen, wir warten jetzt nicht auf Weihnachten. Wer weiß auch, wie die Corona-Maßnahmen sein werden zum Herbst und Winter, wie sich die Zahlen entwickeln, gibt es eine neue Variante, also es steht alles auf unsicheren Beinen, wir können ja alle nicht in die Glaskugel gucken, wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen ist, also haben wir das einfach gemacht und wir haben auch festgestellt, es hat uns so gut gefallen, dass wir möglicherweise gar keine Weihnachtsfeiern mehr machen, sondern stattdessen Sommer feiern. Hey! Das ist ja auch eine clevere Idee. Ja. Also war es eine Betriebsfeier, genau. Sehr schön. Gut, aber wenn ihr keine Betriebsfeiern habt, könnt ihr definitiv auch privat mal über die Spree schippern. Lohnt sich wirklich. Also ist jetzt nicht so ein Touri, also ist schon ein Touri-Ding, aber Berlin von unten, sage ich, also von hinten rum zu sehen, sage ich immer. Ein Perspektivwechsel. Ja, definitiv. Ein anderer Blick auf die Stadt. Ja. Lohnt sich echt. Und Marc, wir hatten ja schon mal festgestellt, als wir zusammen mal in einer Firma gearbeitet haben, gab es auch so was Ähnliches, nur kleiner. Also da hatten wir auch so einen Teamtag mit verschiedenen Sachen und da war auch ein Floß mit bei. Da waren mehrere Flöße. Ja. Genau, Flöße, das waren wirklich diese kleinen Partyflöße. Da habe ich selber am Steuer gestanden. Mhm. Mit der Pfeife im Mund, meinen Rauschebart beiseite nehmend, um zu schauen. In deinem Matrosenkostüm. Mann. Ja. Captain Iglo, der Zweite. So ist es. An der Stelle ganz wichtig zu wissen: die Spree ist ein sehr geschwindigkeitsempfindliches Gewässer. Da darf man nicht so schnell fahren. Rasen darf man nur über den Müggelsee. Doch, Müggelsee in der Mitte. Die Fahrtschneise ist für höhere Tempi gedacht. Ansonsten auf der Spree, glaube ich, 5 km/h. Ich weiß nicht, also wirklich wenig. Da bist du fast schneller gelaufen. Nee, 6 km/h. Ich weiß, dass man nirgendwo in Berlin besonders schnell fahren darf, eigentlich mit dem Boot. Genau. Es sei denn, man fährt im Rahmen seiner Tätigkeit, seiner Ehrenamtlichen bei der DLRG. Oder Polizei. Da kann man denn mal so richtig Gas geben. Also wenn ihr rasen wollt, dann werdet Rettungsschwimmer. Haha, genau. Ja, genau. Macht's nicht. Und wenn ihr mögt und keine weiteren Fragen habt zu den Themen Rocktreff und Hauptstadtfloß, dann weiß ich natürlich noch zu berichten, dass es eine Nachfolge, quasi Nachfolgeveranstaltung der Love Parade jetzt gibt. Die heißt Rave the Planet. Initiiert von Dr. Motte, der damals auch die Love Parade erfunden hat, unter dem damaligen Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Und diesmal war das Motto eines, das ich schon wieder vergessen habe. Together again, glaube ich, hieß es. Also wieder Klappe zusammen. Klappe zu, Affe tot. Ach so, okay. Nein. Und Rave the Planet fand also statt. Und auch da tut mir leid, tut uns dreien leid, dass wir euch nicht vorher Bescheid gesagt haben, weil das war wirklich episch. Nein, da also muss ich dich korrigieren. Wir haben in der letzten Folge natürlich darauf hingewiesen. Hast du unsere Folge nicht gehört? Du warst doch dabei. War ich? Ja. Na, dann ist doch alles gelaufen, wie es soll. Ich bin 52, ich weiß kaum, was gestern war. Eine Entschuldigung zu viel. Stefan hat das immer gut im Blick. Danke, Stefan, dass du uns auf diese Party vorbereitet hast und einige unserer Zuhörer deswegen dort gewesen sind. Ja, danke fürs Abwatschen. Aber wie sieht's aus? Soll ich noch ein bisschen davon erzählen? Ja, gerne. Warst du denn damals bei der richtigen Laufparade auch? Klar. Okay, und wenn du es jetzt so vergleichst, war es gefühlt genauso, nur ein anderer Name? Ja. Das ist doch schon mal cool. Na, dann erzähl mal ein bisschen. Auch. Wo ging's lang? Wie oft hast du in den Tiergarten gemacht und bist die Laternen hochgeklettert? Mit wem vor allem? Was hast du nur für weltfremde Vorstellungen? Das war natürlich ein bisschen überspitzt. Ja, also man traf sich am Kudamm, an der Ulanstraße, glaube ich, fuhren die Wagen dann los. Derer gab es 18 dieses Jahr, was nicht wenig ist, wenn man bedenkt, dass sie nur von 10 bis maximal 25.000 Teilnehmern ausgingen. An dieser Stelle sei gesagt, falls ihr es nicht aus Film, Funk und Fernsehen schon mitbekommen habt, diese Zahl wurde um das 10-fache übertroffen. Die Polizei spricht offiziell von 200.000, aber der Veranstalter und auch ich, der ich ein bisschen gezählt habe, neben dem Tanzen, ist auf eine deutlich höhere Zahl gekommen. Durchzählen. Man munkelt mittlerweile zwischen 370.000 und 400.000 Leute. Ui. Also da war ordentlich was los, aber es hat sich auch ganz gut verteilt, muss man dazu sagen. Ich wollte den ersten Satz, glaube ich, beenden, falls ich nichts gemacht habe. Dann nochmal, also 18 Wagen auf 25.000 Leute, das ist dann schon nicht so wenig. Aber wie gesagt, es waren deutlich mehr. Und wir liefen also erstmal über den Kudamm. An der Gedächtniskirche vorbei, den Townsien runter, über Wittenberg und Nollendorfplatz. Mhm. Dann weiter geradeaus die Kleiststraße bis zur Potsdamer Straße. Dort links abbiegend Richtung Potsdamer Platz, den überquerend. Und dann ging es von da aus zum Brandenburger Tor über die Ebertstraße und dann links einbiegend an Brandenburger Tor in die Straße des 17. Juni, die dann runter bis zum Großen Stern. So der Plan. Und zwar musste die Veranstaltung leider vorher abgebrochen werden, weil wir erinnern uns, es waren maximal 25.000 Leute angemeldet. Und dann sagt die Polizei natürlich, naja, bei so und so vielen Leuten, schicken wir mal so 600 Polizisten dahin. Die haben dann die Sache im Griff. So, nun waren es mehr als 10-mal so viele. Und dann hat die Polizei kurz nach 9 dann festgestellt, das wird jetzt, das staut sich hier so langsam und die Leute rücken alle nach, weil jetzt sind wir schon fast am großen Stern. Und die Menschenmassen türmen sich da weiter auf. Die haben versucht, so Sperren aufzubauen, um Nachrücken der weiteren Leute irgendwie zu verhindern. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Jedenfalls haben sie dann irgendwann gesagt, also es gibt hier Gefahrensituationen, die sich einstellen können. Und deswegen, wenn wir jetzt prophylaktisch, also vorausschauend, einfach die Veranstaltung abbrechen an dieser Stelle. Tja, los, Stopp, schade. Aber ich bin guter Dinge, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet und lade euch, liebe Hörer, alle herzlich dazu ein, uns zu begleiten. Wir sind eine große Familie und es hatte sehr viel des alten Love Parade Charms. Allerdings nicht nur des Charms, sondern auch der Nervereien. Denn wenn ihr glaubt, in den letzten 25 Jahren wären die damals sehr beliebten Trillerpfeifen aus der Mode gekommen, dann habt ihr euch geschnitten. Es wurde gepfiffen, dass es nur so eine... Nee, es war keine Freude, es war echt nervig. Naja, und sehr sexualisiert angezogen waren die Damen und Herren. Okay, das lässt man sich ganz gerne noch gefallen, vor allen Dingen ob der heißen Temperaturen. Aber es waren auch viele Leute wieder wie zur Hochzeit der Love Parade, völlig dämlich gekleidet mit Kuhkostümen und ach, keine Ahnung. So, also wirklich, manche übertreiben es dann immer so ein bisschen. Ja, das ist völlig überdreht halt. Kommt dazu, trinkt was, esst was, tanzt. Aber schon interessant, hört Musik, ne? Gutes. Dass die Love Parade jetzt wieder so aus der Traufe zu heben, das finde ich auch schon ein bisschen mutig, weil die hat ja relativ groß abgeschlossen hier in Berlin. Dann ist ja leider dieser Duisburg. Nicht so schöne Vorfall gewesen. In Duisburg, genau. Und jetzt den Mut zu haben und mit diesen Vorzeichen da nochmal zu starten, aber es scheint funktioniert zu haben. Und schön, dass jetzt 20 Jahre später den unseren Youngstern dieses Erlebnis auch nochmal zuteil wird. Ja, 3 Generationen Raver sind da zusammengekommen. Und so mutig fand ich es gar nicht, weil elektronische Musik ist nie wirklich weg gewesen. Absolut nicht, absolut nicht. Also ja. Ja. Ja, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Also du warst auch nicht alleine, ne? Du warst mit Freunden da? Ja. Also ich bin mit Tina da gewesen, wir haben unterwegs, haben wir dann noch Anja getroffen, beste Grüße. Ich habe ein Foto gemacht von mir, oder besser gesagt, wir haben ein Selfie gemacht, Anja und ich zusammen, das haben wir auf unserem Podcast-Instagram-Account auch gepostet, damit ihr da mal ein Bild dazu habt. Und nächstes Jahr geht's weiter. Gut, aber an der Stelle dürfen wir vielleicht schon mal sagen, der Zug der Liebe und die Fuck Parade finden auch dieses Jahr wieder statt. Daten dazu liefern wir rechtzeitig nach. Was für eine Parade? Die Fuck Parade? Ja, das ist quasi eine Alternativveranstaltung. Da ist die Musikgangart dann ein bisschen härter, aber es ist eben auch ein Festival der elektronischen Musik. Anderer Art. Okay. Die Fuck Parade, die gibt es auch schon so lange wie die Love Parade. Also man muss ja auch dazu sagen, dass dieser Wave the Planet Zug ist ja offiziell als Demonstration sozusagen angemeldet. Genau wie die Love Parade. Genau, richtig. Ne? Ja. Und diese anderen Paraden, die du gerade genannt hast, das sind auch Demonstrationen oder sind das einfach nur irgendwelche Paraden? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das müssen eine Demonstration sein, sonst kannst du doch, du kannst ja keine Veranstaltung einfach keine so Ahnung. In der Größenordnung. Weil dann müsste, ich glaube, das Ding ist ja folgendes, die Sicherheit wird bei einer Demo durch den Staat bezahlt. Ne? Sprich Absicherung durch Polizei, Krankenwagen und so. Wenn es aber eine Party wäre, dann müsste das der Veranstalter tragen. Das könnte sein. Aber dazu haben wir ja unsere Kontaktmöglichkeiten, weil wenn ihr es besser wisst oder genauer wisst vielmehr, dann nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Aber ich glaube, es ist so. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ja, meldet euch, macht uns schlau. Bitte. Ja, aber sehr schön. Und den Regenschauer, den es gab, das habe ich im Fernsehen im Bericht gesehen, den hast du auch gut überstanden. Das war wahrscheinlich eine angenehme Abkühlung. Nein, war es nicht. Oh. Denn Tina und ich, wir haben definitiv alles richtig gemacht. Wir kommen an, am Kudamm mit der U-Bahn angereist. Die Wagen sind noch nicht da, alles klar, holen wir uns erstmal ein Getränk. Gehen also an den Bierstand, kriegen unseren Becher, auf einmal raschlunz. Irgendjemand weit, weit über uns hat offensichtlich ein paar Badewannen ausgekippt. Es kam also innerhalb kürzester Zeit kam ziemlich viel Wasser darunter. Aber kaum hatten wir unseren Becher geleert und wollten weitergehen, da hört das auch schon wieder auf. Und dann war also dieses Problem umschifft. Dann am Neulendorfplatz angekommen, stellten wir fest, ach, wir könnten unsere Mägen eigentlich auch mal mit fester Nahrung von innen aus kleiden. Also sind wir erstmal schön indisch essen gegangen. Weil man hat ja Zeit, wie gesagt, die Veranstaltung geht irgendwie von 14 bis 22 Uhr. Da kann man ruhig mal eine kleine Pause machen. War also erstmal essen gegangen und kaum hatten wir uns zum Essen hingesetzt, zack, regnete es schon wieder. Es kübelte vor sich hin, es war uns egal. Ja, denn als wir fertig waren und uns dem Zug wieder anschlossen, war es schon wieder trocken. Alles richtig gemacht. Danke der Nachfrage. Aber schön umschrieben, Marc, schönes Zitat, das Regenproblem habt ihr gut umschifft, hast du gesagt. Fand ich sehr gut. Ja, ich wüsste nicht, wie man es anders ausdrücken könnte. Genau. Ja, Mensch, Marc, da hast du ja gut vorgelegt hier mit drei Highlights in den letzten zwei Wochen. Weitere Folgen natürlich. Und es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass in Berlin wieder so viel los ist. Also Wahnsinn, definitiv. Da gab es ja noch diese Radveranstaltung, Veloton oder so, wie das heißt. Also es ist wirklich, der Bär steppt, wie man so schön sagt, in Berlin. Das ist auch gut. Na? Ja. Ja, René, wie sieht es denn bei dir aus? Ach nee, wir hatten ja schon, genau. Du bist ja eingesperrt. Also, ja, das war ja nur der Cliffhanger. Jetzt wird es sehr, sehr informativ, denn ich habe die letzten zwei Wochen dazu genutzt, die Podcast-Version des Jenke-Experiments zu machen. Dafür habe ich mich mit einer unidentifizierten Krankheit angesteckt, die irgendwas zwischen Scharlach und Corona sein könnte. Bin in Schritt 1 gegangen, dieses Experiments, und habe bei meinem Arzt angerufen und habe gesagt, hallo Herr Doktor, ach nee, anders, mir ging es nicht so gut, ich habe dann sicherheitshalber einen Corona-Test gemacht, einen Selbsttest, und der war positiv. Daraufhin habe ich beim Arzt angerufen und habe gesagt, hey, könnt ihr mir helfen, ich weiß nicht, was ich habe. Ich habe Scharlach in der Familie und einen positiven Corona-Test, was könnte es sein, kann ich vorbeikommen? Nee, nicht vorbeikommen. Krankschreibung liegt hier, muss heute noch abgeholt werden. Ich sage, kann ich nicht abholen, oder? Nee, nicht vorbeikommen. Ja, okay, alles klar. Die Freundin kann es abholen. So, auf der Krankschreibung sind ja dann so ein paar Codes drauf, die habe ich mal entschlüsselt. Also es wurde dann gesicherte Diagnose Corona. Gut, wie auch immer. So, jetzt ist man natürlich dann so ein bisschen unsicher und denkt sich, ist es denn ein kaputter Selbsttest gewesen? Weil wir haben ja einiges gehört von diesem Corona-Selbsttest. Ich nenne ihn ja auch gern den Würfeltest oder Bingo-Test. Und deswegen dachte ich sichere das einfach mal beim Profi ab, in der Hoffnung, dann auch noch einen PCR-Test zu bekommen, weil nach meinem Verständnis kriegt man mit einem positiven Bürgertest einen kostenlosen PCR-Test. Bin also in mein Testzentrum gefahren, in die Schlossstraße. Der Name sagt schon alles, edle Gegend. Das Testzentrum ist geschrumpft auf die Größe einer Pommesbude, also auf so einem Imbisswagen. Zwei Fenster, ein Fenster mit Kasse, ein Fenster mit Teststäbchen in den Rachen. Und wir wissen ja, seit dem 1. Juli gelten andere Regeln. Der Bürgertest ist nämlich nicht mehr kostenlos, sondern wie die Medien verlauten lassen. Was kostet ein Bürgertest? 3 Euro, haben sie gesagt. Genau, 3 Euro haben sie gesagt. Genauso bin ich hin, ich sage, ich hätte gern einen Corona-Test gemacht. 15 Euro. Ich sage, nee. Ich wollte einen, nicht 5. Ja. Und da sagt sie, nein, 3 Euro, das ist eine Ermäßigung, die kriegen aber nur bestimmte Leute 15 Euro. Wo ich dachte, sie weiß doch gar nicht, ob ich die Ermäßigung kriege. Sie wollte einfach die 15 Euro haben. Die hätte ja sagen können, also hätte erstmal prüfen können, ob irgendeiner der Punkte zutrifft, mich ermäßigungsmäßig macht. Ne? Gut, dann habe ich gesagt, okay, hat keinen Sinn, mit dieser Frau zu diskutieren. In die Schlossstraße fährst du nicht mehr zum Testen. Die wollen 15 Euro haben und die interessiert nichts anderes. Also bin ich nach Hause gefahren und habe das Internet gequält. Mit den Erkenntnissen werde ich euch gleich versorgen. Weil die sind sehr, sehr, sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, die gelten noch ein paar Monate. Nicht, dass wir hier alten Kram von uns geben. So, also Nummer zwei, ich bin zum Arzt. Ich bin zu einem anderen Testzentrum gegangen, weil ich zwischenzeitlich herausgefunden habe, dass man mit einer persönlichen Auskunft, dazu komme ich gleich noch, mit einer Selbstauskunft in diese 3-Euro-Richtung kommt. Ich gehe also zu meinem Testzentrum, lege diese Selbstauskunft vor, in der ich sage, dass ich meine 60-jährige Mutter besuchen will. Gelogen. Und da sagt er zu mir, da müssen Sie leider bezahlen. Ich sage, ja, ist in Ordnung, 3 Euro. Und er, ja, aber den Zettel brauche ich nicht. Ich sage, wie, den Zettel brauchst du nicht? Den brauche ich nicht. Ich sage, wie, wäre ich ohne Zettel gekommen? Was hätte ich bezahlen müssen? 3 Euro? Ja, ich war zwischenzeitlich schlauer, deswegen kommen wir gleich zu. So, der Test war dann natürlich negativ. So, die Situation, positiver Selbsttest, negativer Testzentrum-Test und Scharlach in der Familie. Ja, super. Also habe ich wieder beim Arzt angerufen, habe gesagt, Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen. Ich will wissen, was ich habe. Das eine ist ja eine Vireninfektion und das andere ist eine bakterielle Infektion, die mit Antibiotika bekämpft werden muss. Der Arzt war ein bisschen überfordert mit meinen 2 Testergebnissen. Das letzte war zwar negativ, aber hat er nicht so drauf vertraut. Ich wurde dann weitergereicht über 3 Leute, die haben sich alle meine Story angehört. Ende des Liedes war, dass dann gesagt wurde, okay, wir fragen die Chefin und wir melden uns. Riefen dann tatsächlich an, sagten, kommen Sie vorbei in einer halben Stunde. Ich sage, ich brauche mindestens eine Dreiviertelstunde. Hat alles geklappt. Ich saß beim Arzt. Die sagte, warum kommen Sie denn vorbei? Ich sage, naja, Scharlach in der Familie, positiven Selbsttest am Montag. Sie hatten einen positiven Selbsttest? Hat sie 5 Schritte nach hinten gemacht, die Ärzte. Und erstmal ein Spray rausgeholt. Aufgerissen und blieb erstmal irgendwie so wirklich 2 Meter vor mir stehen und sagte, warum sind Sie hier? Ich sage, na, ich hatte doch gestern einen negativen Test. Sie haben am Montag einen positiven Test gehabt, Sie können, dürfen nicht hier sein. Und hat voll die Panik gehabt, ne? Ja. Und dann auf einmal rückte sie ein Teststäbchen raus und machte einen PCR-Test, weil dieser Arzt, bei dem ich bin, leider nicht zu den Ärzten gehört, die Corona-Tests machen wollen. Die das damit begründen, dass das auf sie abgewälzt wird. Das ist was? Ja, und dieses Ergebnis, dass das auf sie abgewälzt wird. Also aha. Dieser Arzt sagt, die Gesundheitszentren wälzen auf uns die Testgeschichte ab. Mhm. So, wie auch immer, der Test war ja dann positiv gewesen. Dadurch weiß ich es jetzt ganz genau. Also ich habe keinen Scharlach. Ich habe keinen Scharlach. Hey, Applaus. Genau. Yeah, Party. Du hast Party. Corona. So, jetzt zu den Fakten. Und am besten holt ihr mal Stifte raus, weil das sind jetzt sehr, sehr wichtige Informationen. Ich gebe euch dann auch gleich noch die Seite, wo ihr das findet, weil das muss man wissen. Ich glaube, das wissen die meisten Testzentren nicht mal. Die es gut meinen, wissen es nicht und die werden wahrscheinlich ein Problem bekommen. Und die es böse meinen, die nutzen es halt voll aus. Und ja, wann bekomme ich einen kostenlosen Bürgertest, Stefan? Wenn du ein Kind bist unter 5 Jahren. Korrekt. Marc, wann noch? Kann ich einen Telefonjoker einsetzen? Ja, warte, du hast mich angerufen. Ach nee, Stefan, wann noch? Wenn ich an einer klinischen Studie teilnehmen möchte. Oh, den kannte ich noch nicht, den Grund, der ist gut. Ja, Stefan liest das dann, irgendwo warte, ab. Dann schiebe ich, ja, ich sehe das auch. Von meinem Testzentrum lese ich das nach. Ab, ja. Ah, wenn du Besucher oder Bewohner einer medizinischen oder einer Pflegeeinrichtung bist, ja. Wenn du einen pflegenden Angehörigen hast, wenn in deinem Haushalt ein Corona-Positiver ist, wir kommen gleich zu Widersprüchen noch. Wenn man schwanger ist im ersten Drittel und ja, das ist schon, wenn man nicht impfbar ist, ne, dann und wenn man sich freitesten will aus der Quarantäne. In diesen Fällen kriegst du einen kostenlosen Corona-Test also so einen Bürgertest. Ja, also hast du ja noch einen und, gut. Man muss es aber belegen. Ne? Man muss es in irgendeiner Form belegen. Das heißt, wenn man schwanger ist, ne, Mutterpass, wenn man sich freitesten will, dann den positiven PCR-Test oder was auch immer. So, Menschen, die krank sind, die Covid-Symptome haben, dürfen aber nicht in ein Testzentrum gehen. Die müssen zum Arzt gehen und werden beim Arzt kostenlos getestet. Hm. Und das ist genau die Bredouille, in der ich saß. Wenn mein Arzt mich nicht testen will, ich da aber nicht in ein Testzentrum darf, wie erfahre ich denn, ob ich wirklich Corona habe? Dann gehst du zum nächsten Arzt. Ja. Ja, ist der Arztfreiheit. Mal, du kennst das. Ja, das hat jemand den Ärzten. Hast du schon mal versucht, einen Arzt zu wechseln? Ich bin froh, dass mich meiner, zu dem ich eine halbe Stunde fahre, überhaupt aufgenommen hat. Ja, ich denke, das ist ein akuter Fall. Da kannst du zu jedem gehen. Du gehst wirklich nur drei Türen weiter. Gehst einfach hin und sagst, ja, pass auf, ich war noch nie hier und ich brauche einfach nur den Test. Die dürfen den nicht einfach bei unserem Veterinärmediziner hier vom Haus, da ist immer relativ leer. Vielleicht gehe ich da mal bei Gelegenheit hin. Gut, wie auch immer. Das ist also die 0-Euro-Variante des Corona-Bürgertests. Okay. Jetzt kommen wir zu der 3-Euro-Variante. Wer also nicht schwanger ist, kein Corona hat und sich freitesten will und kein Pflegefall und so weiter und so fort, der kann für 3 Euro einen Test machen, wenn er eine Freizeitveranstaltung besucht, die in einem Innenraum ist zum Beispiel. Wenn er jemanden besucht, der über 60 ist oder zu einer gefährdeten Gruppe gehört, oder wenn die Corona-Warn-App eine rote Meldung ausspuckt, dann bekommt man einen 3-Euro-Corona-Test. Genau, das heißt. So, auch das muss man belegen, Eintrittskarte vorzeigen oder eine Selbstauskunft schreiben, in der man dann eben glaubwürdig mitteilt, dass man seine Mutter besuchen will oder so. Genau, und das heißt im Amtsdeutsch, das ist ein Bürgertest mit Eigenbeteiligung. Genau. Wer in keine der Kategorien fällt, bezahlt heutzutage ca. 15 Euro tatsächlich. Also ich habe, ich glaube, du, Stefan, hast gesagt, bei dir kostet 12 Euro der Bürgertest. Genau, ich gucke gerade nochmal in meinem Testzentrum 12 Euro. Ja. Und jetzt überleg mal bitte, ich hätte 15 Euro für diesen Test bezahlt und der kommt raus, der ist negativ und der PCR-Test ist positiv. Ist doch komplett für einen Arsch. Müsstest du eigentlich das Geld zurückverlangen, ne? Muss man das Geld nur bezahlen, wenn der positiv ist? Nee. Ja, es ist... Für die Leistung muss ja. Also... Natürlich hätte es ja auch anders rumlaufen können, ne? Also man weiß es halt nicht und es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Virusvariante an, die man hat, wie gut der Test funktioniert. Das kennen wir ja mittlerweile. Genau, so. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, René, man hört ja jetzt, du bist rege dabei beim Podcast, bei dieser Folge, dir geht's aber gut oder wie war das so? Man hört nicht also, heraus, dass es dir schlecht gegangen sein könnte. Ja. In den letzten Stunden. Also mir, ich wurde auch gefragt von anderen Leuten, die es auch schon mal hatten, ob es jetzt schlimmer war als beim ersten Mal. Und ich muss schon sagen, beim ersten Mal hatte ich, das liegt ja schon viele Jahre zurück, damals als Corona noch nicht angesagt war, hatte ich das erste Mal und da war es mit 3 Tagen hohes Fieber und dann war das Thema eigentlich durch. Dieses Mal war es mit starken Kopfschmerzen verbunden. Ein Tag ist meine Nase amok gelaufen, als hätte ich eine Winterkrippe oder so, aber wirklich nur einen Tag und dann nicht mehr. Fieber war natürlich auch mit da im Spiel. Mhm. Aber so, jetzt geht es mir eigentlich gut, würde ich mal behaupten. So nach einer Woche habe ich mich jetzt erholt. Ja. Deine Mitbewohner, deine Familienangehörigen? Keiner infiziert. Okay. Sehr gut, sehr gut. Genau. Jetzt noch weitere Erkenntnisse und zwar zum Thema, was muss ich tun, wenn ich einen positiven Selbsttest habe. Ja, also das Sache ist erstmal interessant. Erzähl mal. Genau. Und leider auch sehr widersprüchlich. Die Sache ist die, wenn man einen positiven Selbsttest hat, muss man davon ausgehen, dass man ansteckend ist und muss deswegen sofort in häusliche Isolation gehen. Ein PCR-Test ist nicht notwendig. Mhm. Das heißt, heutzutage heißt das, wenn du einen positiven Selbsttest hast, dann hast du im Prinzip bestätigt Corona. Du brauchst keinen PCR-Test und du hast aber einen Anspruch auf einen PCR-Test. Jetzt ist es aber so, dass die Kapazitäten relativ gering sind. Das heißt, man versucht schon davon abzusehen, einen PCR-Test zu machen. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Was geht in die Corona-Statistik ein? Die PCR-Tests. Alle Leute, die einen positiven PCR-Test haben. Hm. Das heißt, von offizieller Seite wird gesagt, wenn du womöglich Corona hast, keinen PCR-Test machen. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn du womöglich Corona hast, dann nehmen wir dich mal nicht in die Zahlen mit rein. Klingt nach Augenwischerei. Naja, da hat Deutschland ja eh ein Problem mit den Zahlen und den Statistiken. Und Marc hat es ja vorhin auch schon gesagt, die Zahlen sind ja aktuell auch nicht mehr so gering gefühlt, ne? Und auch ja, faktisch. Und ja, wenn man diesen Fakt nimmt, dass die Statistik eigentlich nur die positiven PCR-Tests nimmt, dann kann man sich, glaube ich, ausmalen, wenn man es auch so im Freundeskreis und Bekanntenkreis hört gerade, dass die echten Zahlen viel höher werden, ne? Also das muss man sich halt auch mal zu Gemüte führen. Zumal jetzt, wo die Tests halt dann auch noch so, also ne, ich hab's erlebt. Ich hatte mit Corona-Anzeichen und einem positiven Selbsttest wollte ich einen Test machen. Der hätte kostenlos sein müssen, aber man wollte 15 Euro von mir haben. Und wer zahlt denn dann 15 Euro? Ich meine, was ist denn der Mehrwert? Wenn ich weiß, okay, muss eh zu Hause bleiben. Klar, du brauchst eine Krankschreibung, ne, für einen Arbeitgeber. Mhm. Das kannst du dir beim Arzt holen. Das läuft wohl jetzt digital und ohne vor Ort sein zu müssen. Die digitale Krankschreibung scheint es jetzt zu geben. Nicht mehr, ne? Das wurde doch abgeschafft. Ich denke doch. Zu mir sagte der Arzt, ja hier, wir haben jetzt gerade ganz neu die digitale Krankschreibung. Die wurde jetzt abgeschafft. Genau, das wurde ja jetzt auch. Die wurde zwischenzeitlich abgeschafft. Genau, und Herr Lauterbach möchte die. Das war nur zeitweise. Ja, Herr Lauterbach möchte die aber wieder einführen. Wurde ja heute auch in den Nachrichten gemeldet. Also die gibt es aktuell nicht. Vielleicht gibt es die nächsten Tage schon. Also müsst ihr euch mal. Aber überlegt doch mal, was ist denn das für eine verfahrene Situation? Weil im Prinzip, du machst eine Selbstdiagnose, die ja relativ große Auswirkungen hat, ne? Die deinen Arbeitgeber beeinträchtigt, weil du schreibst dich quasi selber krank. Du rufst beim Arzt an und sagst, hier, habe gerade festgestellt, ich habe irgendeine tolle Krankheit. Ich brauche mal so 2 Wochen. Also ich finde das schon, die Ansage offiziell ist, wenn man einen positiven Selbsttest hat, dann soll man sich mit einem Arzt in Verbindung setzen oder beim Gesundheitsamt anrufen oder zu einem Testzentrum, mit einem Testzentrum reden. Das Testzentrum wird es nicht jucken, weil die kommen nicht vorbei und machen irgendwas. Der Arzt, ja, was soll der machen? Der lässt sich ja auch nicht vorbeikommen. Und das Gesundheitsamt, das hat bis heute nicht bei mir angerufen. Ja, gut. Obwohl es wohl informiert wurde, aber es ist schon klar, die haben zu tun. Jetzt konstruiere ich mal einen lächerlichen Fall. Also, ja, bitte. Dafür ist das da. Ich gehe zweimal in der Woche gehe ich irgendwie ins Büro und dann teste ich mich natürlich auch vorher. Und irgendwann dabei stelle ich dann fest, das ist jetzt wirklich rein hypothetisch, das ist noch nicht passiert, ja. Ich sage bewusst noch, obwohl ich nicht weiß, ob ich es jemals haben werde. Egal. Na, jedenfalls, einer dieser Tests fällt dann auf einmal positiv aus. Das ist einer von diesen Selbsttests, die du selber kaufen kannst, was ich für 1,75 bei deinem Lebensmitteldiscounter. So, der ist dann auf einmal positiv. So, jetzt könnte ich doch einfach sagen, Moment, dann nehme ich mir einfach mal den nächsten von den 5 oder 10, die ich gekauft habe. Und wenn der dann wieder negativ ist, ja gut, dann war der eine vielleicht irgendwie schlecht. So, könnte man ja sich oder so. Oder der. Ja, genau, einer von den beiden. Okay, mache ich vielleicht noch einen dritten. Ja, vielleicht sogar noch einen vierten. Und nur der erste war vielleicht positiv. Und alle anderen sind dann negativ. So. Dann habe ich mich ja an der Stelle quasi selbst wieder rausgetestet und versuche durch die statistische Wahrscheinlichkeit irgendwie zu klären, der erste ist durchs Raster gefallen, weil es wird ja eher wahrscheinlich sein, dass der eine, der positiv war, dass der falsch war, als dass die anderen drei, die negativ gezeigt haben, dass die alle drei falsch sind. So, aber offiziell darf man sich ja erst nach 5 Tagen wieder frei testen. Das ist ja dann ein Dilemma. Ja, genau. Nur, Marc, diese konstruierte Situation, die du gerade darstellst, ist genau die, wie ich sie gehört habe, wie das in Schulen funktioniert. Wenn ein Kind, also die Geschichte ist jetzt auch schon ein paar Monate alt, ne, oder vielleicht ja, mehrere Monate alt, wenn ein Kind einen positiven Test hat, bei dieser Massentestung, die in den Schulen immer waren, ne, vor Schulbeginn, dann wurde bei diesen Kindern ein zweiter Test gemacht. Und erst wenn der auch positiv war, wurde das als mögliche Corona-Infektion gewertet. Das ist, deswegen sage ich Würfeltest, Bingo-Test. Wie verlässlich ist das? Das schreit ja nach Fehldiagnosen. Und ganz ehrlich, wenn mein Testzentrum einen negativen Test macht und ich aber merke, ey, es sind so viele Anzeichen, die für Corona sprechen, ne? Was habe ich denn dann von diesem Testzentrum zu halten? Und ganz ehrlich, in dem Zusammenhang empfehle ich euch unbedingt bei YouTube mal zu suchen nach den folgenden 2 Dokus. Doku Nummer 1 heißt Millionenbetrug mit Corona-Testzentren von Spiegel TV. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann guckt euch gleich den zweiten Teil an. Der heißt Bentleys, Bitcoins, pralle Konten, Milliardenbetrug mit Corona-Tests, in Klammern 2, von Spiegel TV. Also einfach mal Spiegel TV, Corona-Betrug suchen und ihr solltet auf diese beiden Dokus stoßen und es ist erschütternd. Es ist erschütternd. Ja, aber man darf natürlich nicht vergessen, das klingt jetzt natürlich alles so negativ. Doch, ja, weil, also es gibt natürlich auch andere Beispiele, ne? Weil wie gesagt, es ist ja entscheidend, welche Variante vom SARS, wie heißt Covid-19 du hast. Und da reagiert der Test entsprechend. Also das war ja im Frühjahr das auch die Kritik und dann gab es irgendwie vom Bund eine Liste, vom Bundesgesundheitsministerium, welche Tests welche Wahrscheinlichkeit haben. Und mittlerweile ist es so, dass, glaube ich, alle Tests, die zugelassen sind, eine über 80-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sozusagen auch die neuen Varianten erkennen. Und deswegen, also ich glaube schon, dass es in den meisten Fällen funktioniert und so höre ich es auch aus dem Freundes-, Kollegen-, Familienkreis, dass das in den meisten Fällen auch ganz, ganz gut abgelaufen ist. Jetzt ist natürlich die Situation seit Juli so, dass es neue Regeln gibt und das kann natürlich schon jetzt auch die Ursache für das Chaos sein, ne? Weil das ist ja alles noch ganz frisch, noch nicht eingespielt, alles möglich letztendlich. Also ich bin ja ungern so ein Besserwisser, ne? Und ich finde, es ist ja immer schwer zu bewerten, wenn sich Leute was ausdenken, dann ist es leicht zu sagen, das haben die sich blöd ausgedacht, aber es erweckt halt wirklich den Eindruck, als wenn da einfach so eine theoretische Idee in die Welt gesetzt wurde und dann hat man sich ganz schön aus dem Staub gemacht und hat den Leuten in der Exekutiven das überlassen, das irgendwie umzusetzen. Also guckt euch die Dokus an, man schüttelt mit dem Kopf und fragt sich, wie kann man Milliarden Euro zur Verfügung stellen und keine Sicherheitsmechanismen haben, die diese Milliarden Euro beschützen. Ja. Ganz ehrlich, hätten die irgendwie 5 Milliarden Euro da reingesteckt, Prüfungsmechanismen zu erschaffen, dann wären die mit noch weniger Miesen rausgegangen, als das, was jetzt tatsächlich an Geld weggegangen ist. Und für mich klingt das einfach alles undurchdacht, widersprüchlich, ne? Wenn ein Arzt sagt, nö, ich mache keinen Corona-Test, aber die Ansage ist, du sollst, wenn du krank bist, beim Arzt einen Corona-Test machen, wo sind wir? Also, das ergibt ja keinen Sinn. Ja, das, na klar, das ist so ein Beispiel, wo es nicht hinhaut, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten Testzentren wirken auf mich schon seriös, dem vertraue ich auch, sonst bräuchte ich das ja alles nicht machen. Und auf der anderen Seite kommt ja auch noch dazu, dass natürlich die Leute oder die Menschen mittlerweile auch so eine lässige Einstellung gegenüber dem ganzen Corona-Zeug kam, was man auch natürlich in gewissem Maße nachvollziehen kann, weil letztendlich, wenn man mal überlegt, Nein. Wir haben jetzt Sommer, doch, natürlich. Nein. Genau aufgrund dessen, was René gerade gesagt hat, weil es halt alles ziemlich unschlüssig und undurchsichtig ist und am Ende haben wir jetzt Sommer und viele sagen, es ist irgendwie eine Sommergrippe. Viele liegen flach. Die meisten meiner Kollegen fallen 2 Wochen aus zum Beispiel, wenn sie es haben oder viele meiner Freunde. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so locker, ne, wie andere. Also ich würde das schon total ernst nehmen. Ja, ich bin erschüttert. Also die Tatsache, dass da Kriminelle sich da bereichern, ist erstmal schon unglaublich. Ich hasse Kriminelle. Mhm. Und das dann aber als Argument dafür zu nehmen, ja, ich kann das durchaus verstehen, dass die Leute irgendwie Corona-müde sind, weil es wird ja auch so viel Schindluder getrieben. Das wird definitiv vom falschen Ende aufgezäumt. Ja, das geht um die Regeln, nicht um die Betrüger. Also das ist ja klar, dass das nicht geht. Aber, ja, aber das war ja gerade das Thema. Ausgeführt. Es ist also schwierig. Wenn du ein Projekt machst, ja, dann ist immer ganz wichtig, sich das auszudenken, dieses Projekt. Und dann natürlich auch die Durchführbarkeit oder besser gesagt, dass das realistisch durchführbar ist, mit zu begleiten. Also du kannst ja nicht einfach nur irgendwas in die Welt setzen und dann dich verpissen und dann sagen, ich habe doch meinen Job getan. Konzept liegt da, wenn es nicht umgesetzt wird, ist das nicht mein Problem. Ich finde, dein Konzept sollte mit beinhalten, dass die Durchführung begleitet wird. Klar, ich kann nur stark vermuten, dass eben die besondere Zeit, die hat ja auch mit sich gebracht, dass viele Leute eben auch erkrankt sind. Das heißt, die vertrauenswürdigen Leute, die Beamte, davon hat es einen wahnsinnigen Krankenstand gehabt. Mhm. Und den Leuten blieb vermutlich gar nichts weiter übrig, als mit der Gießkanne das Geld zu verteilen. Denn zu sagen, ey, wir erkaufen uns dadurch jetzt erstmal künstlich ein bisschen Zeit und kümmern uns dann später darum, die schwarzen Schafe auszusondieren. Das wurde ja auch gemacht. Problem dabei ist allerdings, und das habe ich heute erst wieder gehört, dass sich eben dabei zu viel Zeit gelassen wird, um diese fehlerhaft ausgeschütteten Gelder wieder einzusammeln und einzuklagen vor allen Dingen auch. Da fällt zu viel durchs Raster. Hm. Guckt euch die Doku an und dann werdet ihr erschüttert sein, dass da tatsächlich auch die Kassenärztliche Vereinigung, ist das KV? Mhm. Ja. Dass die, gegen die wird ermittelt wegen Untreue. Na, ich kann es jetzt nur ganz grob wiedergeben, aber es läuft wohl so, dass es ist wirklich unglaublich, dass ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, dass du früher, zu Anfangszeiten dieser Testzentren-Geschichte, hast du eine Strichliste geführt, wie viele Leute bei dir waren, hast also einen Zettel mit Strichen eingereicht und hast für jeden dieser Striche auf dem Zettel Geld bekommen. Ich weiß nicht, wie viel, guckt euch die Doku an, da wird das erklärt. So, das Geld hat man sich von der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geholt. Und die Kassenärztliche Vereinigung holt sich das vom Staat. Und die Kassenärztliche Vereinigung, da bleibt dann auch noch ein bisschen Geld hängen. So, die Kassenärztliche Vereinigung hat keinen Betrugsfall gemeldet, obwohl da wohl Sachen waren, die sehr, sehr offensichtlich waren. Da kam eine LKA-Beamtin, guckte darauf und sagt, das kann nicht sein. Also da muss er ja blind sein, wenn man das nicht sieht. Ja, und jetzt steht ja dieser Vorwurf der Untreue, ne? Vielleicht wollte man das einfach gar nicht sehen. Also, aber jetzt, wir sind auch am völlig falschen Ende jetzt mittlerweile angekommen, ne? Weil es geht dann gar nicht mehr um Corona, sondern es geht halt nachher echt nur noch um Kohle und um irgendwas ausnutzen und auslutschen, ja. Deswegen, um auf Corona zurückzukommen, guckt euch bitte die Seite zusammengegencorona.de an, die ist vom Bundesministerium für Gesundheit, das ist eine Quelle, da muss ich sagen, die Seite ist wirklich gut, die ist mega informativ. Eine seriöse Quelle auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine seriöse Quelle und klärt viele und einige Fragen ab. Mittlerweile ist sie so umfangreich, dass man auch ein bisschen suchen muss. Aber da bin ich halt bei dem Thema, was muss ich bei einem positiven Selbsttest machen? Ne? Da wird es ist ganz klar niedergeschrieben, ob man das dann so umgesetzt bekommt. Und das ist, was ich meine. Mhm. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auf jeden Fall in der Theorie klingt das alles sehr, sehr gut, was da steht. Und um das Thema abzuschließen, möchte ich auf jeden Fall nochmal eine Lanze für mein persönliches Testzentrum brechen. Ich grüße Klaus und Inge. Ja, genau, ich grüße die jungen Studentinnen und Studentinnen, die mir immer in der Nase rumfummeln. Ich muss sagen, das hatten wir, glaube ich, am Anfang auch schon mal erwähnt. Manche Testzentren, wenn man die sieht, René hatte, glaube ich, mal im persönlichen Gespräch so erwähnt, irgendwie, Friseursalons oder was, irgendwelche Buden. Nee, ich war in einem Solarium. Genau, die plötzlich ein Testzentrum sind. Naja, ich weiß nicht. Also es geht, glaube ich, immer seriöser und das macht, glaube ich, auch viel aus. Ne? Und mittlerweile weiß man ja auch, welche Ketten es gibt, wie die Systeme sind und ich glaube, da kann man schon die Seriosität und die Ernsthaftigkeit von so einem Testzentrum erkennen. So aus meiner Erfahrung. Nehmt auf jeden Fall für euch mit, ihr müsst definitiv keine 15 Euro bezahlen, wenn ihr begründet in ein Testzentrum geht und ihr werdet nicht aus Langeweile in ein Testzentrum gehen und sagen, oh, ich habe heute schlecht geträumt, ich werde mal einen Corona-Test machen. Ja. Wenn es einen begründeten Verdacht gibt, gibt es eine Möglichkeit, kostenlos oder für 3 Euro, so ist es vorgesehen, einen Corona-Test zu machen. Genau. Lasst euch da nicht übers Ohr hauen. Ja, wir schauen mal. Der Herbst kommt bald und da werden sicherlich wieder neue Regeln gelten. Wir lassen uns einfach überraschen, Herbst, oder Marc? Das ist immer noch ein verbotenes Wort, Herbst. Herbst. Wenn du jetzt noch Schnee sagst, dann lege ich auf und gehe weg. Gut, der Podcast hier mit René und Stefan. Marc ist doch noch da, er hat noch nicht aufgelegt. Ja, also das war natürlich jetzt ziemlich viel Corona. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und fit und wenn ihr Corona hattet, genau, habt ihr das überstanden. Fit vor allen Dingen. Fit, ja. Wenn ihr fit seid, dann geht ihr ordentlich feiern und dazu passt natürlich der Druffi-Spruch des Tages. Ein weiteres Mal sagen wir an dieser Stelle, dass diese neue Rubrik unbedingt mit Humor zu nehmen ist. Ja. Und sie soll keine Verherrlichung und oder Verharmlosung von Drogen sein. Ja. Der Druffi-Spruch heute lautet natürlich, wenn alle kauen und keiner isst, dann weiß man, dass es Techno ist. So, du wolltest ja nicht über Schnee reden, ne? War das nicht so? Ja, habe ich ja nicht. Okay, gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir jetzt einen Übergang hin nach den vielen Themen? Wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Ja, wir können zum Beispiel erzählen, Elon Musk und Twitter. Ach du Scheiße. Das haben wir doch schon jetzt ein paar Folgen behandelt. Unsere Rubrik. Und ihr habt immer den Leuten gesagt, wir erzählen euch in 2 Wochen, was es da Neues gibt. Ja, heute so, die letzte Folge. Ihr habt abgestimmt, ob Elon Musk Twitter kaufen soll. Marc, wie ist das Ergebnis? Tja, also, der letzte Stand war ja, dass Elon Musk gesagt hat, nee, mach ich nicht. Und dann hat Twitter dann gesagt, also man sollte jetzt annehmen, irgendwie der Twitter vermutlich begeistert darüber ist, irgendwie, ja, nee, es geht alles so weiter wie bisher. Wir haben den Typen von der Backe, warum auch immer. Aber nein, da gab es jetzt Vorverträge und in diesen Vorverträgen ist auch eine Konventionalstrafe von 1 Milliarde Dollar vorgesehen, falls so etwas passiert wie da jetzt gerade eben, nämlich, dass der Elon Musk einfach vom Kauf zurücktreten möchte. So, und der hat dafür auch einen Grund eingeführt, hat gesagt, also, ich wollte von Twitter erstmal wissen, sag mal, wie viele Fake-Konten habt ihr denn eigentlich? Und dann ist Twitter hingegangen und hat irgendwie das maschinell und personell irgendwie versucht herauszubekommen und hat entsprechende Zahlen genannt und offensichtlich sind seine eigenen Mitarbeiter, also Elon Musks Mitarbeiter, sind offensichtlich zu anderen Ergebnissen gekommen und er hat das Ganze zum Anlass genommen zu sagen, nee. Also eure Angaben waren nicht korrekt und deswegen trete ich jetzt hier von dem Vertrag zurück. Ich werde euch einfach mal nicht kaufen. Und Twitter sagt, Moment, 1 Milliarde Dollar Konventionalstrafe, da lohnt sich schon mal eine Klage. Deswegen haben sie ihn jetzt angeklagt, also streben jetzt eine Klage an gegen Elon Musk. Das geht jetzt vor die Gerichte und die Sache ist offensichtlich noch lange nicht erledigt. Bleibt spannend. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. 1 Milliarde, das ist ja so, weiß ich nicht, als wenn wir jetzt 100 Euro bezahlen müssten, oder? Als Strafe, oder? Naja, ja, würde ich mal nicht sagen. Das ist schon nicht wenig, ja. Aber ja, das tut schon weh. Ja, ja. Sag mal, Stefan, du hattest dich noch darüber, oder hattest du jetzt noch was zum Thema? Ansonsten würde ich sofort weitergehen. Das klingt ja so, als wenn es eine Fortsetzung gibt von dieser Serie, dann doch. Ja, sicher. Vielleicht nicht gleich in der nächsten Woche. Natürlich, versteh die Frage nicht, ja klar. Ja, okay, wie gesagt, alles klar. So, habe ich ja gesagt. Ja, aber naja, eine Frage wirst du verstehen. Mhm. Wir hatten nämlich bei der letzten Folge. Verstehe ich nicht. Genau. Hatten wir in dem Einleitungstext, in dem Übersichtstext, den ja unser Marc immer sehr fleißig kredenzt, ein Wort, wo wir eine Frage hatten, und zwar hast du geschrieben, den Satz, raus aus den Plünden. Und ich habe dieses Wort nicht im Duden gefunden. Was hast du uns da vorgemacht? Ja, auch bei Google, wenn du da Plünden eingibst, du findest nichts, du findest keine Beschreibung dazu. Vermutlich muss man einen etwas älteren Duden nehmen oder vielleicht irgendwie sogar noch ein altes Lexikon. Jedenfalls im heutigen Straßensprachgebrauch ist das nicht mehr vorhanden. Wenngleich. Also ich bin noch damit aufgewachsen und ich habe auch jede Menge Literatur, wenn du so willst, irgendwie gefunden, wo das Wort auch noch genannt wird. Plünden, nicht plündern, also wie plündern, nur eben ohne R. Und es beschreibt einfach nur, wie man heute sagen würde, Klamotten. Also Anziehsachen. Zieht euch aus, wie man im restringierten Code auch sagt. Ja, sieht euch aus. Raus aus den Plünden. Raus aus den Klamotten, rein in die Badehose und dann ist gut. Das klingt gut. Das heißt ja für uns, da das Wort in den Shownotes steht, wird unser Podcast unter dem Stichwort auftauchen. Möglich aber. Ja, das hoffe ich doch. Einziger. Ja, sehr gut. Das clevere ist eben der Podcast Strategie für Fortgeschrittene. So sieht's aus. Also wenn ihr uns finden wollt zukünftig, dann sucht ihr einfach nach diesem Wort und konkurrenzlos. Ja. Danke für die Aufklärung, Marc. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Podcast gibt, der nächste Woche dieses Wort unentwegt in seinem Podcast sagen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ja, schauen wir mal. Tushi, Hannes, wir wollen ja keinen ansprechen. Ich lehne mich zurück in meinen Sessel und werde das Ganze beobachten. Wenn du nicht zu breit dafür bist. So sieht's nämlich aus. Ja. Gut, aber wir wollen ja auch positive Stimmung verbreiten und deswegen kann ich euch sagen, dass ich die letzten 2 Wochen ein wenig Urlaub genießen konnte. Also ein paar Tage zumindest. Und ich habe die Kulturhauptstadt 2025 besucht. An dieser Stelle Applaus für Sprockhövel. Sag den Namen der Stadt. Gormorgstorf. Sag den Namen der Stadt. Chemnitz. Chemnitz, Applaus. Jawohl, ja, habt ihr euch verdient. Kulturhauptstadt 2025, also noch 3 Jahre. Da wird ja, fleißig genau, in 3 Jahren gibt es Applaus, aber jetzt noch nicht. Richtig. Ist doch Chemnitz, naja, hallo. Wir müssen Marc kurz abholen, Stefan. Marc kennt ihr nicht aus. Chemnitz ist die Stadt mit den drei O's. Kornmorgstadt. KMS. Kornmorgstadt. Ach, du bin kein Marx, du willst immer noch. Ja, ja, nee, ich bin bei euch, ich bin bei euch. Ich habe mich soeben vorschriftsmäßig übergeben und bin jetzt wieder bei euch. Wir können jetzt weitermachen, ja, okay. Alles okay. Also, natürlich, ja, Chemnitz heißt es heutzutage seit... Entschuldigung, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich bin gerade ohnmächtig geworden. Ja, ist egal, Marc. Wir klemmen deinen Ton gleich ab. genau, Chemnitz seit, glaube ich, 1990, 1991 wieder und vor der geteilten Republik Deutschland hieß es auch schon Chemnitz, dann hieß es Karl-Marx-Stadt zu DDR-Zeiten. Und der Karl-Marx, dort gibt es ein großes Monument, also wer noch nicht in Chemnitz war, die Chemnitzer oder die Karl-Marx-Städter sind auf jeden Fall sehr stolz auf ihren Karl-Marx. Der bleibt auch da stehen, falls die Frage kommt. Und wir brauchen Parkplätze. War eine schöne Zeit. Wie bitte? Wir brauchen Parkplätze. Und ihr wisst ja, egal wie scheiße ihr kocht, Karl-Marx. Ja, der war gut, der war gut. Knaller. Zählt noch nicht fürs Leitung. Nein, also es waren ruhige Tage, es waren entspannte Tage, es war ein schönes Hotel und ich habe ganz viele Verwandte besucht. Super schön und relaxed und ja, ich liebe die Stadt, ich fahre gerne dahin. Die haben eine ganz andere Mentalität, die sind entspannt und locker, aber man muss natürlich sagen, auch in Chemnitz ist der Ausländeranteil ziemlich hoch geworden in den letzten Jahren. Das merkt man direkt, wenn man durchs Zentrum geht. Also Chemnitz verändert sich auch, natürlich. Ne? Genau, lauter Italiener, Franzosen, Spanier, Österreicher. Stefan, du weißt doch, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So sieht es nämlich aus. Und jeder Mensch ist Ausländer, fast überall. Du, ich bin ja in Chemnitz auch ein Ausländer. Kommt nur alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja. Ich will euch erquicken. Also, aber zum Thema Chemnitz und Stefan müssen wir jetzt natürlich ein paar Fragen stellen, stellvertretend für unsere Hörer. Wir wollen natürlich wissen, kommst du und deine Familie ursprünglich aus dem Umkreis Chemnitz oder hast du dort jetzt nur Verwandte besucht, die in Berlin den Rücken gekehrt haben vor ein paar Generationen und bist ihnen jetzt quasi nachgereist? Wie ist denn da der geschichtliche Hintergrund deiner Familie? Ja, sehr gute Frage, Marc. Dankeschön dafür. Die möchte ich natürlich gerne beantworten. Also der Stammbaum sagt, dass mein Vater bzw. seine Familie ist in Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt groß geworden. Und mein Vater hat ganz viele Geschwister. Und das ist der Grund, warum ich halt in Chemnitz und Umgebung viele Onkels und Tanten, Cousins und Cousinen habe, die ich immer besuchen kann. Also umgekehrt, mein Vater ist quasi nach Berlin gegangen. Hannes, René will auch noch was sagen. Ja, gerne. Ja, ich habe eine Frage, Stefan. Ich bin ja auch sehr interessiert, die Republik zu bereisen. Sagt man noch Republik? Ja. Die Bundesrepublik zu bereisen. Und deswegen würde mich interessieren, wenn man in Chemnitz ist, was muss man bis auf die große Karl-Marx-Büste unbedingt gesehen haben? Ja. Und wie ist es dann mit dem Dialekt? Okay, was muss man gesehen haben? Also Chemnitz hat natürlich im Vergleich zu Berlin ein ganz kleines Stadtzentrum. Ne? Das kann man zu Fuß durchlaufen. Das Zentrum besteht quasi aus dem Rathaus, da gibt es den Roten Turm, das Einkaufszentrum. Die zentrale Haltestelle, das ist, glaube ich, so der große Treffpunkt, wo man sich orientieren kann. Und es gibt zum Beispiel das Technikmuseum, ich war im Straßenbahnmuseum, also so eine Sachen zum Beispiel. Die Universität Chemnitz, dort habe ich eine exklusive Führung bekommen, weil dort zufällig eine Tante von mir arbeitet. Und das war ziemlich interessant und hat mich auch zufällig. den Podcaster erinnert, René, vielleicht weißt du das noch, wo wir ja in Berlin in dieser großen Bibliothek waren. Du sagst mir gleich nochmal den Namen. Grimme-Zentrum. Richtig. Irgendwie. Ja, das mit den 7 Etagen. Ne? Und ja, so ähnlich ist es dort auch. Wurde erst kürzlich eröffnet, total modern. Und ja, also fand ich sehr beeindruckend. Also es gibt schon einige Sachen, die man da sehen kann. Ich habe noch eine Frage. Also erstmal ein Berliner Tipp, weil wir sind ja Berliner Podcast. Deswegen der Tipp, wenn ihr auf die Toilette müsst in Berlin, wenn ihr gerade einen Stadtspaziergang macht unterwegs, dann kann ich euch, du hattest mir das Stichwort gegeben, deswegen komme ich nur drauf, Humboldt-Universität hat sehr gute und saubere Toiletten und die Tür ist auch am Wochenende offen. Einfach reinhuschen und dann braucht ihr nicht euch in die Hosen machen, wenn ihr in Berlin unter den Linden unterwegs seid. Gut, jetzt aber meine Frage zu Chemnitz. Ja. Ist Chemnitz so vom Baustil so diese DDR-Flair, den man teilweise im Ostberliner Zentrum hat? Also ich stelle mir Chemnitz voll so vor, dass das so in diesem kantigen DDR-Stil. So. Ja, ne? Ja, und groß, kantig. Mm. Oder hat das mehr Altstadt-Flair? Weil du so sagtest, da Rathaus nehme ich mal an, wird ja was Historisches sein. Also es gibt, klar, die Außenbezirke ist viel Platte, weil halt natürlich auch zu DDR-Zeiten Chemnitz erweitert wurde und Wohngebiete entstanden sind. Aber es gibt auch viele schöne Altbauten. Also wenn man so durch die Straßen fährt, ist das nicht so, wie man es jetzt zum Beispiel aus Marzahn kennt. Ne? Also es gibt wirklich schöne historische Häuser und Altbauten. Das sieht wirklich sehr schön aus, finde ich. Also vergleichbar mit welcher Berliner Ecke? Nikolaiviertel oder eher so? Ja, teilweise schon. Wilhelmstraße? Ja. Okay. Aber natürlich nicht nur, ne? Ist bunt gemischt. Marc? Nö, sag doch mal, wie lange hat es denn gedauert, um den Dialekt abzulesen? ja, das ist wirklich kein Witz. Wenn man dann in Chemnitz ist ein paar Tage und dann wieder zurück ist in Berlin, dann wechselt man nochmal so das ein oder andere Mal. Ne? Nur klar. Also was für die zum Beispiel eine Schnitte ist, ist für uns ja was ganz anderes. Das ist für uns ein junges Mädel. Ja, bei denen ist es aber ein Stück Brot, eine Stulle. Ach, habe ich ja noch nie gehört. Eine Bämme. Ja, genau. Eine Bämme, ja. Auch schon mal ist so eine Bämme. Kannst du mir mal Ich glaube, Schnitte. Der Ostler sagt Bämme und der Berliner sagt Stulle. Ja. Stulle genau. Mit Brot. Genau, und der, ich glaube, der Sachse geht auch in die Haier. In die Haier. Ja, oh, das kenne ich auch noch. Schön ab, Haier-Content. Ja. Schlafen. In die Haier. Und Häme. Häme, ja, ne? Da der Häme. Geht auch Häme. Ne? Wir sind schon du da Häme. Häme. Ja. Ja, das ist halt so, ne? Also Leipzig, Dresden, Chemnitz, so dieses Dreieck in Sachsen. Ein Besuch in Chemnitz lohnt sich. Und es gibt ja mittlerweile seit neuestem auch wieder eine Fernverkehrsverbindung zum Chemnitzer Hauptbahnhof. Und da sind, weiß ich nicht, ob man da stolz drauf sein soll. Das ist natürlich ein großes Problem gewesen, dass man Chemnitz nur mit Nahverkehrszügen erreicht hat. Das ändert sich jetzt hoffentlich. Endlich kommt man wieder mit schnellen Zügen aus Chemnitz raus. Richtig, genau. Stefan, hat das mit der Sachsenbahn zu tun, die in Berlin gerade gebaut wird? Liegt das da auf der Strecke irgendwie oder ist die Sachsenbahn? Ich meine, die Dresdner Bahn, nicht Sachsenbahn. Ist die Dresdner Bahn? Nee, das hängt mit der nicht elektrifizierten Strecke zusammen zwischen Chemnitz und Leipzig zum Beispiel. Da gibt es ja nur ein Regio jede Stunde. Und neu ist der ICE, den wir ja alle kennen, der von der Ostsee, von Rostock über Berlin Hauptbahnhof, BER, nach Dresden fährt. Der wurde jetzt zweimal am Tag nach Chemnitz verlängert. Der heißt umgeleitet. Also Kenner nennen ihn natürlich Eis. Ist was? Klar. Das ist der Eiszug. Nein, das ist kein Eiszug, der ist der IC-Zug. Ja, sehr sicher. Nee, Eis. Du hättest wahrscheinlich komme ich mit einem 9-Euro? Komme ich mit einem 9-Euro-Ticket nach Chemnitz? Und wenn ja, wie lange? Du kommst mit dem 9-Euro-Ticket nach Chemnitz, wenn du den Regionalverkehr nimmst. Da kannst du, glaube ich, über Elsterwerda fahren und dort umsteigen in den Regionalzug nach Chemnitz. Und die Frage ist, wie viele Stunden braucht man? Also Chemnitz braucht man vom Berliner Hauptbahnhof 2,5 Stunden. Was? Ja. Nur? Mit dem ICE, aber nicht mit dem Regionalzug. Doch, mit beiden. Die brauchen so, genauso lange, ja. Die brauchen also, genauso lange? Dann fahre ich vielleicht mal nach Chemnitz. Ja, also ich glaube, die nehmen sich nicht viel, ja. Aber ich würde natürlich nie mit dem Regionalzug nach Chemnitz fahren. Das ist wirklich? Ich wollte dich gerade fragen, ob wir zusammen mit dem Regionalzug nach Chemnitz fahren wollen, ein Selfie machen mit Karl Marx? Ja. Vielleicht fahre ich im August nochmal hin. Kommst du mit einfach? Mache ich. Hm? Und dann zeichnen wir einen Podcast in Chemnitz. Das können wir auch tun, ja. Im Hotel. Und ich muss fragt wieder keiner, wunderbar. Hotel? Hey, nicht im Hotel, wir fahren am selben Tag zurück. Schön. Gut. So, aufgrund der vorangeschrittenen Stunde müssten wir jetzt mal langsam kurz in die Redaktionssitzung gehen und überlegen, wie wir jetzt weiterfahren. Ja, wir müssen erstmal Marc noch abholen. Also du kannst gerne mit nach Chemnitz kommen. Ist doch richtig. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Wir holen dich einfach ab, Marc. Genau, ihr kommt einfach vorbei, klingelt, knock, knock, knock. Leuch. Mach eine kleine Tasche fertig, genau. Schlüpper, Socken. Zieh dir einen Schlüpper an, wir fahren nach Chemnitz. Genau. Daniel, kannst du deine Familie mitnehmen? Ist kein Problem. Wir machen das. Freitag bis Montag. Gut. Na, siehst du, jetzt so, habt ihr euren Privatkram jetzt geklärt hier. Muss ja noch im August passieren, ne? Wir machen jetzt mit dem Witzbattle weiter, würde ich sagen, weil wir sind schon bei über einer Stunde ungefähr angekommen. Und dann das kurz heißt, an die Regie, bitte die nächsten 3 Punkte streichen. Die nehmen wir wie immer in die nächste Sendung. Genau. Wir gehen jetzt direkt in den Witzbattle, den Trailer schon mal reinlegen, vorbereiten. Ja. Okay, den Rest macht Stefan jetzt. Gut, Stefan. Witzbattle. Das Witzbattle, damit runden wir die aktuelle Podcast-Folge ab. Und wie immer beginnt der Marc. Runde 1. Ich habe noch 2 Radler im Kühlschrank. Gerd, 42, Gerichtsmediziner. Sehr gut. Ja, das wäre auch mein erster Witz gewesen. Der wäre ein bisschen anders. Ey, Schnecke, jetzt hier nach dem Date, hast du noch Bock mit zu mir zu kommen? Ich habe noch 2 kalte Radler im Kühlschrank. Aber egal. Deswegen muss ich jetzt umschwenken, und zwar auf folgenden Witz. Ich bin transfinanziell. Was bist du? Eine reiche Person. Transfinanziell bin ich. Transfinanziell? Transfinanziell. Ja, aha, okay. Genau. Eine reiche Person gefangen im Körper eines armen Menschen. Und anstatt mich jetzt irgendwie hier zu dissen oder so, könnt ihr mir Geld für meine Identitätsstörung überweisen, damit ich die heilen lassen kann. Okay. Gut. Also ich habe so einen ähnlichen Witz. Also neulich rief ein Kumpel an, ne? Und er meinte so zu mir, ey, Stefan, ich stecke in der Bredouille. Und ich meinte so, ach wie schön, Urlaub in Frankreich. Ja. Das ist sehr gut. Ach ja, das ist ja so wie, ich mache Urlaub in Sicht. Wieso? Na, ich habe gehört, schönes Wetter in Sicht. Ja. Runde 2. Hast du Kinder? Ja. Natürlich hasse ich Kinder. Boah, du hast sie wohl nicht alle. Doch, ich hasse sie alle. Ja, der kommt immer gut, ne? Gut. Müller, ich hab's heute nicht bei der Tarnübung gesehen. Ha, danke, Sir. Genau. Sehr schön. Eieieiei. Es ist ja aktuell die Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Und dazu passt folgender Witz. Magst du Frauenfußball? Frauenfußball? Nee, das ist nichts für mich. Wirklich? Wirklich? Ich gucke Männern doch auch nicht beim Stricken zu. Beim was? Beim Stricken. Beim Stricken. Oh, beim Stricken, okay. Runde 3. Ich schon wieder zeige eigentlich nur noch 4 schlechte. Mal gucken, welche wie immer nehmen wir denn. Der Polizist bei der Verkehrskontrolle. Irgendwas, von dem ich wissen sollte? Nö. Und das da, ist das nicht Kokain? Ja, aber davon sollen Sie ja nichts wissen. stimmt. Alles klar, Sie können weiterfahren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt kurze Ansage. Aus Energiespargründen heißt Baden, Baden. Ab dem 1.10. Duschen, Duschen. Sehr gut. Ja. So, jetzt kommt... Und damit zurück ins Funkhaus. Jetzt kommt ein etwas längerer, nämlich ein paar Telefonwitze. Also haltet euch fest und hört gut zu. Rief ich doch letztens beim Flughafen an. Erst Warteschleife, dann hebt keiner ab. Dann habe ich es bei der Bahn versucht, keinen Anschluss bekommen. Anschließend habe ich beim DJ angerufen, der hat aufgelegt. Dann habe ich es noch beim Bestatter probiert, aber da war die Leitung tot. Im Hotel habe ich es auch probiert, aber da war kein Empfang. Im Chemielabor war es die falsche Verbindung. Beim Bäcker dachte ich zuerst, dass ich Erfolg hätte, aber dann war es nur die Mailbox. Mailbox, verstehst du? Dann wollte ich es beim Lotto-Kiosk versuchen, aber ich hatte die falschen Nummern. Schließlich habe ich es noch beim Pflegedienst probiert. Falsch verbunden. Beim Gericht habe ich es gar nicht erst versucht, denn ich habe keine Freisprechanlage. Beim Bodybuilder hat es erst geklingelt, doch dann hat er mich weggedrückt. Zum Schluss habe ich noch bei der Schule angerufen, aber da meldet sich keiner. Versteht er? Meldet sich keiner. Doch bei meinem Mathelehrer habe ich endlich Glück gehabt. Er hat abgenommen, aber damit hat er nicht gerechnet. Ja. So, Marc, bist du noch unter uns? Ja. Kaum. So, Stefan hat ja rausgeballert, gleich 20 Stück am Stück. Okay, ja. Aber auf dem Niveau können wir uns einpegeln. Bonusrunde. Ja, hallo, ich möchte gern eine Familienpizza bestellen. Machen Sie bitte links nur Schinken und rechts dann bitte nur Salami, ja? Ja, okay, können wir machen. Wie wäre Folgendes? Wäre es okay, wenn wir die Pizza einfach halb und halb belegen und Sie drehen die sich zu Hause einfach so, wie Sie wollen? Ja, super. Sehr, sehr gut da. So, ich möchte an Stefans Niveau anknüpfen. An das gute Niveau. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Frühlingserwachen. Das Gegenteil? Na, Wintersee schlafen. Spät rechts einschlafen. Ja. Geht in Ordnung. Stefan. Ja, irgendwie ist doch die Welt manchmal so ein bisschen verkehrt, ne? Weil die Nase läuft meistens und die Füße riechen. Da stimmt da was nicht. Allerdings. Wenn du jetzt noch sagst, dass Schwimmen dich schlank machen kann, wenn man sich einen Blauwal anguckt, dann fallen mir bestimmt noch 10 weitere in die Richtung ein. Ja. Marc, hast du noch einen? Ja, so zwei kleine. Komm, hau einen raus. 7 von 4 Menschen sind mit Mathe komplett überfordert. Punkt. Ja. Sehr gut, kurz und schmerzlos. Meine ist auch kurz und schmerzlos. Eine Brücke ist im Grunde genommen ja auch nur eine Übergangslösung. Ja. Den hatten wir neulich schon mal, aber ist egal. Ja. Nicht so schlimm. Okay, dann bringe ich jetzt noch einen. Warte, dann will ich korrigieren, dann vergesst den Witz. Wir schneiden den raus, großzügig. Bei uns wird Service noch groß geschrieben. Service wird doch immer groß geschrieben. Schnauze. Ja, genau. Ja. Ich habe ja, vielleicht habe ich es mitbekommen, ich war neulich mal Golf spielen. Und mein Arzt hat mir aber geraten, mit dem Golf aufzuhören. Warum eigentlich? Hat er dein Herz untersucht? Hat ein Kumpel gefragt. Und ich habe ihm gesagt, nee, er hat meine Scorekarte gesehen. Alles gut, ich glaube, wir sollen aufhören. Ja. Es wird nicht besser. Wir haben es beste versucht. Ich würde sagen, dieses Witzbattle habe ich heute mal gewonnen. Ganz klar. Aha. Ein und deutlich. Mhm. Und zur Feier des Tages, liebe Zuhörer, gibt es jetzt noch die Weisheit oder den Spruch des Tages, das Zitat des Tages. Und Marc meldet sich, er hat was parat. Ja. Da bin ich nächstes Mal dran. Bezug nehmend auf das Witzbattle und das Niveau, was Stefan vorgelegt hat, sage ich einfach mal, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Mhm. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir quälen euch dann in 2 Wochen wieder mit Witzen. Ne? Ja. Und die Latte geht immer noch tiefer. Ja, genau, richtig. Ne? Noch ist Platz bis zur Erderziehung, bis zum Boden. Also in diesem Sinne, das war Folge 90 vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Danke René, danke Marc. Gute Besserung weiterhin an René. Wir hoffen, du bist nächstes Mal wieder in der Lage, draußen mit uns aufzunehmen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Gut. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Mein Gerät läuft auch. Ja. Und irgendwie höre ich mich selber. Das darf nicht passieren. Ich hoffe, dass das nicht auf der Aufnahme ist. Hey, warte. Hallo. Ich hole noch meine Klammer. Hallo. Stefan, Klammer doch nicht immer. Ja. Wer billig kauft, kauft billig. So, gibt es jetzt einen Unterschied irgendwie von der Qualität oder wie ist es? Absolut, Stefan, du hörst dich an, als wärst du gerade erst geboren worden. Das ist so eine wunderschöne... Ja, ein ständiges Geplärre. Ich mache mein Handy mal auf Flugmodus. Dann ist das Gespräch weg, kann ich dir schon sagen. Depp. Warte mal, ich muss mal einen Rauschtest machen. Wenn es nicht lauter als so ist, dann ist alles gut. Na, dann sollten wir mal die Stoppuhr starten. Das ist aber ein Widerspruch, die Stoppuhr starten. Dann kannst du gerne auch die Startuhr stoppen. Kannst du mal schnell langsam machen. Ich stoppe 3, 2, 1. Achso. Los. Stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp,